Kommunistenkneipe. Der kleine Büchertisch mit Harro. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, willkommen zur 9. Folge unseres kleinen Büchertischs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in eurer Lieblingskneipe. In unserem Format Der kleine Büchertisch möchten wir kurze Zusammenfassungen von marxistischer Einsteigerlektüre vorstellen. Heute wieder ein Buch des Papirossa Verlags aus ihrer Reihe Basiswissen. Diese Bücherreihe umfasst leicht verständliche, kritische Einführungen in Grundbegriffe aus Politik, Geschichte, Gesellschaft und Ökonomie. Natürlich kann eine Zusammenfassung einer Einführung nicht vollständig sein, und das soll sie auch gar nicht. Wir möchten mit diesem Kurzformat Interesse wecken für die weitergehende Auseinandersetzung mit einem Grundbegriff oder einem historischen Thema. Oder wie heute, mit einer politischen Biografie. Denn in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Friedrich Engels. Am 5. August 1895 ist er gestorben, weshalb wir uns in diesem Monat mit unterschiedlicher Tiefe Engels Leben und Engels Wirken widmen. In einem längeren Vortrag haben Gerd Meyer und Schosch Füllbert bereits vieles zu Engels erzählt. Die Folge haben wir am 5. August hochgeladen. Mit dem Kurzformat im kleinen Büchertisch versuchen wir einen Einstieg in Tablettenform, für alle, die es etwas kompakter mögen. Das Buch, das uns dabei begleitet, stammt von Schosch Füllbert und ist im Jahr 2018 im Papirossa Verlag erschienen. Bewusst unterstreichen wir am Anfang dieser Folge, dass für eine fundierte Auseinandersetzung mit Engels kein Weg daran vorbeiführt, seine Publikationen zu lesen. Trotzdem lohnt es sich, für den Anfang einen Überblick zu schaffen und auch seine Entwicklung chronologisch und auch die Chronologie seiner Veröffentlichung nachzuvollziehen. Das überaus lesenswerte, gerade mal 120 Seitenbüchlein von Schosch Füllbert ist dafür meines Erachtens nach genau das Richtige. Alles davon können wir heute nicht abbilden, sondern gehen eher in einem Galopp durch die ersten Kapitel. Immer wieder ist einmal erörtert worden, welchen Anteil Karl Marx und Friedrich Engels an ihrem gemeinsamen wissenschaftlichen und politischen Lebenswerk hatten. Engels selbst hat dazu in einem Brief Stellung genommen, den er 1884 an Johann Philipp Becker, einem Genossen schon seit der Revolution von 48, schrieb. Und in diesem Brief schreibt er zu diesem Verhältnis zwischen Marx und Engels in ihrem Arbeitsanteil. Da sagt er: Ich habe mein Leben lang das getan, wozu ich gemacht war, nämlich zweite Violine spielen. Und glaube auch, meine Sache ganz passabel gemacht zu haben. Und ich war froh, so eine famose erste Violine zu haben wie Marx. Das klingt zugleich selbstbewusst und bescheiden, soweit es eine Stellungnahme zur eigenen Person ist. Aber Engels benutzt hier eine Metapher, die auf eine überpersönliche Situation hinweist. Wo es eine erste und eine zweite Geige oder Violine gibt, da besteht meist auch ein Ensemble. Diese übergreifende Einheit, in der das Individuum einen Beitrag leistet, hat ihn immer mehr interessiert als seine eigene Person. Also die zweite Violine mit Vergnügen. Engels wurde 1820 geboren, und zwar am 28. November in Barmen. Eine Zeit, das noch als das Nachglühen der Französischen Revolution gefasst werden kann. Die Welt, in die er hineingeboren wurde, war eine im Aufbruch, aber auch gleichzeitig natürlich im Umbruch. Die Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit hatten Europa erschüttert und zugleich auch verunsichert. Was Engels in seinen frühen Jahren prägen sollte, war nicht nur die konservative Reaktion auf die Revolution, sondern auch das Wiedererstarken neuer Aufstände. Also beides immer in so einer gewissen Gleichzeitigkeit. Die Märzrevolution 1848, an der Engels selbst später aktiv beteiligt war, markierte den Versuch, die unerfüllten Versprechen der Französischen Revolution neu zu formulieren. Dieses Mal mit der Arbeiterklasse als historischem Subjekt. Engels wächst auf mit einer antipreußischen Haltung, wie ganz üblich für einen Rheinländer. Die Baumwollspinnerei Ermen und Engels ist ein Familienunternehmen mit Sitz im Rheinland und in Manchester. Ab dem Jahr 1837, also mit gerade mal 17 Jahren, da arbeitet Engels im Familienbetrieb, macht eine kaufmännische Ausbildung und ist bis dahin in einer protestantischen Weltanschauung zu verorten. Also theologisch noch versaut. Das beginnt sich dann zu ändern. Zum einen beginnt er selbst mit 18, also auch noch sehr, sehr jung, journalistisch aktiv zu werden und schreibt beispielsweise für die Zeitschrift Telegraph für Deutschland. Ja. Und in dieser Zeit entstehen für ihn auch Sympathien für radikaldemokratische Ansätze. Eine Person, die da immer in dieser frühen Zeit fällt, ist auch Ludwig Börne, der auch von Repression betroffen ist, und dazu äußert sich Engels auch solidarisch. Er ist ein junger, reicher Mann in der Phase zwischen den Napoleonischen Kriegen und 1848. Ja. Was macht so ein reicher, junger Typ? Er reitet, er trinkt gerne ein, er macht lange Spaziergänge und raucht. 1841 macht er ein freiwilliges Artilleriejahr in Berlin. Und ja, er lebt dort in der Dorotheenstraße. Man konnte dann nachlesen in seinem preußischen amtlichen Signalement, ich verstehe das mal als sowas wie eine Musterung vom Militär, vom preußischen Militär, und da steht drin Temperament und Myopie. Das kann man übersetzen als temperamentvoll, er spricht wohl recht rasch und ist auch ein bisschen aufmüpfig, und die Myopie ist halt kurzsichtig. Diese Kurzsichtigkeit wird ihn ja nicht nur sein Leben lang begleiten, sondern auch gerade im hohen Alter fast bis zur Blindheit führen und ihn nur noch bedingt arbeiten lassen. Die militärische Ausbildung, die prägt Engels. Nicht selten benutzt er in seinen Schriften, also auch durch seine komplette Chronologie durch sein Schaffen, immer wieder bemüht er Metaphern wie eine einschlagende Bombe und ähnliches. Und auch Marx nennt ihn gerne mal den General. In Berlin, in dieser jungen Zeit, also so um 1841, Anfang der 40er Jahre, da verkehrt er nun mit den sogenannten Freien. Das ist so ein Dunstkreis in Berlin um den Universitätsbetrieb. Und dazu schreibt Schorsch Fülbert in seinem Buch: Friedrich Engels öffentliches Wirken war durch seine Lebenswelt und Lebenspraxis zwar nicht bestimmt, aber diese lieferten ihm Material und Erfahrung zur theoretischen Verarbeitung. Für ihn als eine von vornherein auf Aktivität orientierte Natur veränderten sich diese Voraussetzungen ständig, bis schließlich, seit Mitte der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts, Politik nahezu ausschließlich den von ihm selbst als relevant angesehenen Teil seines nicht privaten Lebens ausmachte. Engels theoretische Auffassungen erhielten von hier ihren Anstoß oder zumindest gleichsam ihre Illustration. Nicht umgekehrt. Also müssen sie immer zumindest auch aus diesem zunächst lebens-, dann politikpraktischen Kontext heraus aufgefasst werden, wo es gleichsam als reiner Theoretiker auftritt. Zum Beispiel in den unpolemischen und nicht auf die aktuellen Bedürfnisse der deutschen Arbeiterbewegung der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts bezogenen Passagen vom Anti-Düring. Und in der Schrift Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie argumentiert er oft, also dann deutlich später, da argumentiert er oft konstruiert, weil er seine Stärke, den Praxisbezug und die historisch konkrete Anschauung, letztlich eigene Erfahrung, dann nicht einzusetzen vermag. Das schreibt Schorsch Fülbert an dieser Stelle auch schon vorweggreifend, wie sich die Gedankenwelt von Engels dann später in den 70ern entwickeln wird. In Berlin kommt er erstmals mit Hegel in Kontakt, also nicht mit Hegel als Person, sondern mit seiner Philosophie und dem Konzept der Dialektik. Das sind Engels erste Berührungen. Und Dialektik, damit wir uns da nochmal einig sind, was damit auch dann kurz und knapp gemeint ist, ohne zu tief hier einzutauchen. Bei Hegel bezeichnet dieser Begriff die Entwicklung, These und Überwindung eines Begriffs durch einen anderen, Antithese, womit ein neuer, Synthese, entstand, der auf die gleiche Weise dann über sich hinausging. Ein immer weitergehender Prozess. Dies wurde als ein ausschließlich gedanklicher Vorgang verstanden, der insofern auch die materielle Welt umfasste, als sie selbst als eine Form des Geistes erschien, also Idealismus. Wir haben hier noch keine materialistische Weltanschauung, sondern auch bei Hegel in der Dialektik haben wir natürlich These, Antithese, Synthese, aber alles noch als Emanation des Geistes, also in dem idealistischen Zweig der Philosophie. Für Menschen des 21. Jahrhunderts mag das kaum noch nachvollziehbar sein. Im 19. Jahrhundert aber war es für die meisten, die noch für die Anhänger Hegels, eine absolute Selbstverständlichkeit, insbesondere für die gläubigen Christen. Als Kreationisten im Sinne des Alten Testaments, also die Schöpfungslehre, sahen diese ja eine außermaterielle Wirklichkeit als das allem Stoffliche Vorangegangene. Denken wir an die Eröffnungsworte der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und so weiter. Genau, jetzt entwickeln sich in der Zeit, in der Engels halt eben als junger Typ in Berlin unterwegs ist, dort eigentlich sein militärisches Ausbildungsjahr absolviert, beim preußischen Militär, immer im Dunstkreis der Freien ist, diesem Universitätsklüngel, kommt er halt eben in die theoretische Begegnung mit der Hegelschen Philosophie. Und auch hier gibt es jetzt schon in diesen Anfang der 40er Jahre zwei Schulen, die sich auch unterscheiden, aber beide auf Hegel beziehen, nämlich die Jung- und die Althegelianer. Und dazu schreibt Philbert: An die Stelle Gottes trat der Weltgeist, als dessen Offenbarung die ganze Welt dargestellt wurde. Was bedeutete dies für die Gegenwart? An dieser Frage unterschieden sich Althegelianer von den Junghegelianern. In politischer Hinsicht blieben erstere dastehen, wo Hegel selbst aufgehört hatte. Für diesen war der preußische Staat die abschließende Form der politischen Ordnung gewesen. Allerdings war so die Dialektik stillgestellt. Damit fanden sich die Junghegelianer nicht ab. Sie wollten das dialektische Denken weitertreiben, gingen politische Themen allerdings noch eher aus dem Weg und versuchten sich stattdessen weiter an der Kritik aktueller philosophischer Theorien, einschließlich von Varianten des Hegelianismus sowie der zeitgenössischen Theologie. Insofern blieben auch sie Idealisten. Genau, das erstmal zu diesem Teil der ersten philosophischen Entwicklung von Engels Anfang der 40er Jahre. Engels wuchs also in einem geistigen Klima auf mit Hegels Dialektik, das spielt da eine ganz zentrale Rolle. Die Idee, dass Geschichte nicht linear, sondern in Widersprüchen verläuft, also Widersprüche, These, Antithese und daraus dann etwas Neues entsteht, die Synthese, das öffnet den Raum für eine radikale Analyse der gesellschaftlichen Entwicklung. Engels übernahm diese Denkweise, aber entkleidet sie ihrer idealistischen Grundlage, nämlich die materielle Realität und eben nicht der Geist bestimmt das gesellschaftliche Sein. Das war der entscheidende Schritt, den Marx und Engels auch gemeinsam zur Formulierung der materialistischen Geschichtsauffassung gingen. Das, was wir dann später als historischen Materialismus begreifen. An dieser Stelle kann es sich lohnen, die Dialektik nochmal ganz kurz zu fassen, vielleicht in einem Satz. Also es handelt sich um eine Denkform, die Widersprüche nicht als Fehler, sondern als Motoren, Triebkräfte, der Entwicklung versteht. Das heißt, gesellschaftliche Veränderungen entstehen nicht trotz, sondern gerade wegen ihrer inneren Gegensätze. Und jetzt muss daraus irgendwie noch vom Idealismus zum Materialismus muss das Ganze werden. Und das ist auch kein Kunststück, wo man sagen kann, das ist Engels gelungen oder das ist Marx gelungen. Da ist natürlich Ludwig Feuerbach zu nennen, der an dieser Stelle wichtige Pionierarbeit geleistet hat. Dieser Feuerbach widmet sich eigentlich sehr zur gleichen Zeit, Anfang der 40er, einer besonderen Frage, nämlich auch nach Hegel und dem bestehenden allgemein vorherrschenden philosophischen Auffassung geht es ja darum, dass das Sein eine Emanation des Geistes ist, also das idealistische Primär ist. Und jetzt fragt sich der Ludwig Feuerbach, wenn sich der Geist aus der Materie heraussetzt, was folgt daraus? Und er kommt dazu, dass es umgekehrt ist. Und dieses Ergebnis veröffentlicht Feuerbach in seinem Werk »Das Wesen des Christentums«. Also er kehrt das Verhältnis von Geist und Materie, von Primär und Sekundär, um. Materie ist also die Ursache, die chronologisch dem Geist vorausgeht, das Primäre. Und Engels schrieb später mal dazu, als er gefragt wurde, was Feuerbach für eine Wirkung hatte in dieser Zeit, und da sagt er, über die Wirkung von Feuerbachs Schriften unter den Junghegelianern, wir waren alle momentan Feuerbachianer. Also das war wirklich mit Engels Worten eine Bombe, die dort einschlug und das Denken grundsätzlich auf die Füße stellte. In dieses Zeitfenster der frühen 40er Jahre fallen für den jungen Friedrich Engels jetzt eine ganze Menge wesentlicher Ereignisse, die sein Leben mitbestimmen. Also das erste schon, wie gesagt, die Denkbewegung der Dialektik, das ist was Neues für ihn, das lernt er in Berlin kennen. Dann Feuerbachs Umkehrung vom Verhältnis von Geist und Materie setzt quasi auf den Hegel dann einen drauf und ist dann ganz wichtig für das Wirken von Marx und Engels, für ihre Erkenntnistheorien und den späteren historischen Materialismus. Und jetzt gibt es noch zwei wichtige weitere Ereignisse, die in diesen 40er Jahren eine ganz große Rolle spielen, also in den frühen 40er Jahren, muss man sagen. Und zwar seine Zeit nach Berlin in Manchester und dort seine Begegnung mit der arbeitenden Klasse in England. Komme ich gleich zu. Und viertens müsste man, glaube ich, für den Anfang der 40er Jahre auch noch sagen, dass er in dieser Zeit Karl Marx kennenlernt bei der Rheinischen Zeitung. Das sind jetzt vier wichtige Ereignisse für Engels Anfang der 40er Jahre, die ihn prägen werden. Kommen wir erstmal zu der Zeit mit seinen Erfahrungen in Manchester. Das Elend der arbeitenden Klasse, das vor ihm lag, das sich vor seinen Augen abspielte, das war ihm überhaupt nichts Neues, denn das kannte er bereits aus Barmen. Und doch gab es zwei grundsätzliche Unterschiede von seinen Erfahrungen zwischen Manchester und Barmen. Erstens, in England erlebte er den Chartismus, also eine proletarische Bewegung, die für den 10-Stunden-Arbeitstag und das allgemeine Wahlrecht eintrat. Das gab es in Barmen nicht, sondern es gab auf einmal ein politisches Subjekt, das vor ihm in Aktion trat und protestierte, eine proletarische frühe Bewegung. 100 years, 1,000 years, we're marching on the road. The going isn't easy yet, we've got a heavy load. Oh, we've got a heavy load. Das ist das eine. Und das, was sich noch von der Zeit zwischen Manchester und Barmen für Engels unterschied, war, dass er nun diese dialektische Methode und auch das Denken von Feuerbach gehört hatte, erkannt hatte, all das, was er aus Berlin mitgebracht hatte, und konnte das jetzt auf diese Bedingungen, die vor ihm lagen in Manchester, konnte er dieses Denken anwenden. Er fing an, darüber zu schreiben, was er dort sah, für einige Zeitschriften, zum Beispiel für den Northern Star, das war auch eine Chartisten-Zeitschrift, und unter anderem für die Rheinische Zeitung, es war noch mehres, eine längere Liste an Zeitschriften, für die er schon journalistisch tätig war, Anfang der 40er Jahre. Und während dieser Zeit, wo er in Manchester seine Ausbildung vertieft, bei Erman und Engels, hat er gleichzeitig diese direkten Bedingungen vor sich. Und das führt ihn dazu, sich tiefer in die Theorie auch der politischen Ökonomie, wie es sie damals schon gab, hineinzuarbeiten. Das heißt, er beginnt Ricardo zu lesen, er beginnt Smith zu lesen und alles, was es so zur politischen Ökonomie gibt. Er setzt sich auch mit utopischen Kommunisten auseinander seiner Zeit, wie Robert Owen oder dem französischen Sozialisten Charles Fourier. Denn auch sozialistische Ideen sind bereits existent. Es ist ein utopischer Sozialismus, utopischer Kommunismus, den es schon gibt. Man denke da an den französischen Anarchisten Proudhon oder Bakunin, Wilhelm Weidling. Und gerade der letztgenannte, der Wilhelm Weidling, ja auch ein utopischer Kommunist in England, gibt es bereits eine Außenstelle, über die Engels in Kontakt kommt mit dem Bund der Gerechten. Der ist vorher aus dem Bund der Geächteten entstanden und ist eine erste auch proletarische Organisation. Und der führende Theoretiker dieses Bund der Gerechten, Anfang der 40er Jahre, ist eben der utopische Kommunist und Schneidergesell Wilhelm Weidling, auch eine Figur, der wir begegnen, wenn wir zum Beispiel den Film gucken, der junge Karl Marx. Während der Tätigkeit in der Baumwollspinnerei, da als ja, gut bezahlter Manager, lernt er in den Arbeitervierteln auch die Irin Mary Burns kennen. Mary Burns ja, bleibt bis zu ihrem Tod 1863 mit Engels verbunden. Und da ist der junge Engels ist zu dieser Zeit 23, 24 Jahre alt. Und als gerade mal 24-Jähriger 1845 schreibt er dann eine wichtige Schrift, die bis heute sehr lesenswert ist, nämlich zur Lage der arbeitenden Klasse in England mit dem Untertitel Nach eigener Anschauung und authentischen Quellen. In dieser Schrift tritt Engels als Beobachter auf. Er führt das Zusammenwirken von ökonomischen, politischen, kulturellen und auch ethnologischen Arbeits- und Lebensbedingungen, er führt das alles zusammen, aber eben aus einer Beobachterrolle. Das kann er tun, da er zum einen den Kontakt hat in die Baumwollspinnerei, dort die Werktätigen sehen kann, sieht, wie ihre Arbeitsbedingungen aussehen, gleichzeitig durch seine Liebschaft mit Mary Burns sicherlich auch in die sozialen Strukturen integriert ist, innerhalb der arbeitenden Klasse in England, und über all das schreibt er. Die Revolution, die er da voraussagt, also zur Lage der arbeitenden Klasse, ist für ihn eine klare Konsequenz aus dem von ihm analysierten Entwicklung. Es ist aber alles nicht Resultat seiner eigenen Partizipation. Er ist nur Beobachter und sagt voraus, es wird sich eine Revolution ergeben, weil alles so ist, wie es ist. Und da gibt es gar keine andere Entwicklung. Also er wendet das, was er als Dialektik an oder das, was er als Dialektik gelernt hat in Berlin, das wendet er nun auf das an, auf Grundlage seiner empirischen Erhebungen von den Bedingungen, die dort vor ihm liegen in England. Ein Umdenken bei Engels war jetzt aber nach diesem Veröffentlichen zur Lage der arbeitenden Klasse die Folge. Die literarische Publizistik, die wich nun, muss man sagen, eher politischem Handeln. Und da war er dann deutlich ergebnis- und aktionsorientiert, raus aus der Beobachterrolle, rein wirklich in das politische Partizipieren. Und generell muss man auch für diese Zeit sagen, denn das wird hin und wieder auch so gedeutet, Engels war der Empiriker, während Marx der Theoretiker war, soll Engels dann ausschließlich empirische Daten beigesteuert haben. Aber das ist nicht richtig. Natürlich hat er diese empirischen Befunde darlegen können, was Marx nicht konnte. Aber er hat ja die Analyse die theoretischen Aspekte nicht weggelassen. Zum Beispiel schreibt er in der gleichen Zeit auch das Werk zu den Umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie. Er hat schon beides miteinander verbunden als ganz junger 24-Jähriger. Und jetzt kommt dieses vierte wichtige Ereignis der Anfang, Mitte 40er Jahre, nämlich bei Arnold Ruge, dem Herausgeber der Rheinischen Zeitung. Dort lernt Engels den jungen Marx kennen. Vielleicht lief das Ganze so ab wie in dem Film Der junge Karl Marx, das traue ich mich nicht zu beurteilen, aber die beiden versuchen relativ zeitnah gemeinsam Projekte zu starten. 1844 zum Beispiel schon die deutsch-französischen Jahrbücher, nämlich mit dem Arnold Ruge zusammen. Es erscheint nur eine Ausgabe, aber sie schreiben auch 1845 die Heilige Familie bzw. die Kritik der kritischen Kritik, wo sie sich wieder an den alten Streitlinien auch der Jung- und Althegelianer abarbeiten oder sich auch davon emanzipieren. Das ist wirklich, das habe ich den Film schon zweimal erwähnt, gut, mache ich es halt ein drittes Mal, Der junge Karl Marx, der Film, ich finde den auch gut, ich finde ihn sehr sehenswert. Das ist genauso diese Zeit, wo dieser Film auch anfängt, diese Zeit, wo die beiden sich kennenlernen bei der Rheinischen Zeitung bis hin zu dem Publizieren von dem Kommunistischen Manifest, was ja für dann den Bund der Kommunisten die programmatische Schrift sein wird. Für Marx und Engels gilt gleichermaßen, dass sie zunächst beide eine Phase der Destruktion der theologischen Welterklärung, also alles Kreationistische und so weiter, gerade bei Engels ein starker protestantischer Einfluss, gibt es erstmal eine Destruktion, das wird erstmal abgelegt. Das wird ersetzt durch linkshegelianische Philosophie plus dialektische Denkmethode. Danach eine Phase der materialistischen Wendung bei Feuerbach. Und jetzt lernt Engels bei Marx seinen geschichtsphilosophischen Entwurf. Und dann entwickeln die beiden den weiter. Und sie entwickeln, was wir heute als historischen Materialismus kennen, in dieser Zeit. Erst im Nachlass bekannt geworden, wissen wir heute, dass die beiden auch in dieser Zeit das Werk Die deutsche Ideologie, also es kam 45, 46 rauf, dort kritisieren sie auch gleich schon den Feuerbach. Also sie lernen immer wieder was Neues und gehen sofort aber auch in Kritik zu dem Neugelernten und probieren es weiterzuentwickeln. Also ganz klassisch These, Antithese, Synthese. Dieses Konzept ist wirklich übergeordnet bei den beiden in ihrem Denken. 45, 46 kritisieren sie dann eben Feuerbach, nämlich Feuerbachs erkenntnistheoretischer Ansatz ist noch sehr stark gebunden an das Individuum. Ich verkürze und paraphrasiere das jetzt mal, aber ganz kurz gesagt könnte man sagen, bei Feuerbach schafft das Sein das Bewusstsein. Schön und gut, das ist schon ein ordentlicher Schritt nach vorne. Aber bei Engels und Marx in dieser frühen Kritik spezifizieren sie das gesellschaftliche Sein. Das schafft das gesellschaftliche Bewusstsein, also weg von diesem individualistischen Ansatz, den wir noch bei Ludwig Feuerbach sehen. So, 1845, 46, also dieser Zeit, vor allem 45, da siedelt Engels nach Brüssel über. Warum? Vielleicht deshalb, weil Marx aus Paris ausgewiesen worden war. Und beide gründeten dort, also in Brüssel, ein kommunistisches Korrespondenzbüro mit Verbindung in mehrere europäische Staaten. 1847, also 2 Jahre später, wurden sie Mitglied im Bund der Gerechten. Ja, die Korrespondenz gab es schon vorher, aber da wurden sie dann wirklich Mitglied. Auch in ihrem Mitwirken nannte er sich dann auch um in Bund der Kommunisten. Diese Organisations- und Kontaktbemühungen von Marx und Engels verbanden zugleich mit scharfer Kritik an deren Sozialismus. Also jetzt nicht so, dass sie den Bund der Gerechten als Idealform begriffen, sondern sie da auch von vornherein starke Kritik übten. Da ist Moses Hess zu nennen, mit dem waren sie am Anfang noch in stärkerer Korrespondenz, der hat sie da auch eingeführt, sind aber dann nach dem Beitritt und der Umbenennung in den Bund der Kommunisten aus dem Bund der Gerechten dann auf Distanz gegangen mit dem Moses Hess. Im Bund der Kommunisten wandten die beiden sich, Engels und Marx, gegen den Einfluss auch von Wilhelm Weitling. Denn dessen utopischen Entwürfen setzen sie ihr Konzept entgegen, wonach eine künftige Gesellschaft nicht durch gedankliche Vorwegnahme geschaffen werden könne, sondern Resultat einer realen Entwicklung der materiellen Verhältnisse und daraus entstehender Kämpfe sein müsse. Das bedeutet, Weitling hat damals ein Buch veröffentlicht, wie der Mensch ist und wie er sein sollte, also eine Vorwegnahme eines Idealzustandes. Und das widerspricht sich, diese Vorwegnahme der zukünftigen Ereignisse, das versteht sich überhaupt nicht mit dem historischen oder vor allem nicht mit dem wissenschaftlichen historischen Materialismus, also dem Ansatz, den Marx und Engels vertreten. Für die Pariser Kreisbehörde des Bundes der Kommunisten verfasste Engels im November 1847 die Grundsätze des Kommunismus. Also das machte Engels zuerst, also noch vor dem Erscheinen des Manifests der Kommunistischen Partei. Der zweite Gesamtkongress dieser Organisation in London beauftragte jetzt Marx und Engels mit dem Ausarbeiten eines Gesamtprogramms. Und das war dann halt eben 1848 erschienen, im Februar 1848 ist es in London erschienen, das Manifest der Kommunistischen Partei. Könnt ihr jetzt meinen, das wäre damals vielleicht eingeschlagen wie eine Bombe? Dem war nicht so. Die unmittelbare Wirkung 48 war vor allem deshalb auch gering, weil in diesem Jahr eine ganz andere, und zwar eine bürgerliche Revolution in Kontinentaleuropa ausbrach. Die beiden, Marx und Engels, wirkten ganz aktiv in dieser Revolution 48 mit. Marx wurde Chefredakteur der Rheinischen Zeitung in Köln, Engels sein Stellvertreter. Im September flieht Engels wegen drohender Repression nach Südfrankreich, also auch im Jahr 1848. Im Februar erscheint das Kommunistische Manifest. Nach Ausbruch der Revolution eben in Köln wieder die redaktionelle Tätigkeit und im September dann erstmal die Flucht nach Südfrankreich. Die Kämpfe breiten sich so weit aus, dass ab Mai 1849 Engels mit der Waffe in der Hand in Elbersfeld und dann auch einen Monat später im Juni 1849 mit den Aufständischen zusammen. Hier ist vielleicht August Willig zu nennen und Gustav Struve fällt mir noch ein. In der badisch-pfälzischen Revolutionsarmee gegen die preußischen Truppen in der Schweiz. Im Herbst 1949 muss Engels da wieder flüchten. Er flüchtet dann aus der Schweiz über Italien, kommt dann letzten Endes in England an und trifft dort wieder Marx. Als leitender Angestellter kann er in England wieder bei der Baumwollspinnerei seines Vaters, bei Erman und Engels in Manchester, weiterarbeiten. Und Marx und Engels bleiben jetzt beide bis an ihr Lebensende wohnhaft in England im Exil. Engels macht sicherlich noch einige Reisen, vor allem in späteren Lebensjahren, kommt auch noch einmal nach Deutschland, geht in die Schweiz, guckt sich auch mal die USA an, aber wohnhaft bleiben die beiden mit der Niederschlagung der preußischen Truppen der 48-49er Revolution, bleiben die beiden dann wohnhaft in England. Marx verarbeitet diese Revolution in seiner Schrift Die Klassenkämpfe in Frankreich und auch der 18. Primär des Louis Bonaparte. Daraus später dann auch die Begründung der Theorie des Bonapartismus, die dann später wieder eine Rolle gespielt hat, gerade bei faschismustheoretischen Ansätzen. Wäre jetzt zu viel, auch noch diesen Seitenzweig zu öffnen, aber auch da dann die Kritik, inwiefern der Bonapartismus-theoretische Ansatz auch die Klassenverhältnisse berücksichtigt. Engels kämpfte im Feld, also in der Revolution, auch mit vielen späteren Begleitern. Also er lernt innerhalb der Revolutionskämpfe Personen kennen, die später Genossen werden, mit denen er oder auch Marx und Engels gemeinsam politisch zusammenarbeiten. Da müsste man ganz viele Namen nennen. Ich belasse es mal bei zwei, nämlich Friedrich Adolf Sorge. Der wird später eine Rolle spielen bei der Ersten Internationalen. Und ganz wichtig, Wilhelm Liebknecht. Und wenn ihr mehr über Wilhelm Liebknecht erfahren wollt, dann hört euch das Interview an, das Ann-Sophie und ich mit Schosch Fülbert geführt haben. Nebenbei Bemerkung, wenn ich mich nicht irre, ist da 200. Jubiläum nächstes Jahr, 2026 im März. Engels führt in Manchester jetzt eine Art Doppelleben. Also Marx lebt in London, Engels lebt in Manchester. Engels Leben, wie gesagt, als Doppelleben zu beschreiben. Er hat in seiner Funktion als Manager, gut bezahlter, reicher Manager bei dem Familienunternehmen seines Vaters, da hat er eine gewisse Repräsentationspflicht gegenüber auch der örtlichen Bourgeoisie. Das drückt sich zum Beispiel aus, indem er dann bei Fuchsjagden und so weiter mitmacht. Also da ein bisschen auch die Etikette wahrt. Auf der anderen Seite führt er ein Leben mit Mary Burns. Das führt er damit auch mal falschen Namen. Er hat da zwei, drei Pseudonyme, die er benutzt, hat da eine gesonderte Wohnung angemietet. Und er finanziert die häufig sogenannte Zwei-Mann-Partei, also das Kompaniegeschäft, so beschreibt es Marx an einer Stelle, das Kompaniegeschäft mit Marx oder auch die Zwei-Mann-Partei, die braucht eine Finanzierung und die geht von Engels aus, der das da uneigennützig trägt. Marx sitzt, wie gesagt, derweil in London, macht Tagespublizistik und vor allem theoretische Arbeit. Engels arbeitet, finanziert, leistet aber ebenso theoretische Arbeit. Es gibt viele Briefwechsel über diese Zeit. Geht jetzt weniger im Detail darum, wie sie jetzt einzeln, das machen wir in ganz anderen Folgen, wie sie jetzt einzeln auch die politische Ökonomie weiterentwickeln, die dann auch irgendwann nicht nur eine Kritik der politischen Ökonomie, die dann auch in den Bänden des Kapitals gipfelt. Würde ich sagen, gehen wir erstmal auf ihr politisches Wirken. Denn die beiden sind ja immer noch organisiert, auch als, man müsste sagen, organische, aber auch operative Intellektuelle, wie sie Gramsci später beschrieben hätte, sind sie immer noch im Bund der Kommunisten, da wirken sie. Dieser löst sich jetzt aber 1852 auf. Und da ist dann erstmal Schluss, bis sie dann in die IAA, also die Erste Internationale, eintreten. Just because he's human, a man would like a little bite to eat. He wants no bull and a lot of talk that gives no bread and meat. So left to three, so left to three, to the work that we must do. March on in the world. Für Engels geht sein Leben weiter mit Mary Burns zusammen. Diese stirbt dann 1863. Da vielleicht noch ein Satz dazu, denn bei diesem Ableben von Mary Burns, da schreibt Marx einen Brief an Engels mit einer sehr, sehr knappen Beileidsbekundung und zwei, drei Sätze später, da bittet Marx Engels dann schon um Geld. Das ist dann so pietätlos formuliert von Marx, dass wirklich zu einem Verwürfnis zwischen den beiden führt. Das hält nicht besonders lang an. Engels hat da anscheinend die Größe, auch dem ollen Marx zu vergeben und mit all seiner Schrulligkeit da irgendwie zurechtzukommen. Aber für ein paar, so schreibt es Josh Filbert, für einige Tage ist da wirklich mal ein richtiges Zerwürfnis und wohl auch das einzige zwischen den beiden, dem sogenannten Kompaniegeschäft. 1867 erscheint dann das, im September erscheint dann das der erste Band vom Kapital. Das heißt, in dieser Phase, 1852, ist dann das politische Geschäft mit dem Bund der Kommunisten vorbei, bis 67, da ist eine ganz starke Schaffensphase, wo die beiden, oder vor allem Marx, auch am ersten Band des Kapitals arbeitet, wo er erstmal in der Library in London sitzt und Recherchearbeit macht und sich auch erstmal in die, wie er es häufig sagt, in die Scheißökonomie einarbeitet. Zu Engels, nach dem Ableben auch von Mary Burns, geht er dann später eine Beziehung ein mit der Schwester von Mary Burns, nämlich Elizabeth Burns, häufig genannt als Lizzie. Und 1869 verkauft Engels seine Anteile bei Ehrman und Engels und kann als reicher Couponabschneider sich wieder dem vollständig politischen Geschäft widmen, kann sich da kümmern und zieht dann 1870 gemeinsam mit Lizzie nach London, wo ja auch Marx lebt. Und er zieht da in die Regent's Park Road 122. Ich meine auch, das wäre die Wohnung, in der er bleibt bis zu seinem Lebensende. In diesem Jahr, also 1870, da geht Engels in den Generalrat der schon gegründeten Ersten Internationalen, der IAA, und die Auseinandersetzung mit Mikhail Bakunin, die spitzen sich in dieser Zeit sehr, sehr stark zu. Marx und Engels, die da noch intrigieren, sehen aber auch Mehrheiten, schwinden in der Ersten Internationalen, versuchen sie da noch allerlei Tricksereien, verlegen den Hauptsitz der Ersten Internationalen in die USA, wo der Adolf Sorge sitzt, also den er auch in den Baden-Aufständen kennengelernt hat, der Engels. Das sind alles nur so Verzögerungen. Letzten Endes 76 löst sich dann die Erste Internationale auf. Das ist der eine Teil des politisch aktiven, operativen Geschäfts, also diese internationalen Organisationen, der Bund der Kommunisten, die Erste Internationale. Da sind sie vielleicht auch ein bisschen erleichtert, der Engels und der Marx, weil die Auseinandersetzungen waren sicherlich sehr zeitaufwendig, waren sehr strapaziös mit so einem agilen, flexiblen Gegenspieler wie dem Bakunin, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich halt eben um die Erste Internationale zu kümmern. Marx und Engels haben ja eigentlich auch ihre theoretische Arbeit zu leisten und sind dann 76 vielleicht auch ein Stück weit, fühlen sie sich befreit, dass dieser Zorris mit dem Bakunin mal ein Ende gefunden hat. Auch Ende der 60er, Anfang der 70er passiert eine andere Ebene der politischen organisatorischen Arbeit, nämlich die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, die SDAP. Die wird in Eisenach gegründet, 69. Und zwar hauptsächlich auf die Initiative von August Bebel und Wilhelm Liebknecht. Wilhelm Liebknecht, dann der Chefredakteur des Parteiorgans Vorwärts. Auch hier nochmal die Empfehlung, gerne nochmal die Folge hören mit Josh Filbert, die wir mal mit Ann-Sophie aufgenommen haben, zu Wilhelm Liebknecht. Sehr, sehr hörenswert, gerade über diese Zeit auch der Partei, der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Deutschland. Die Auseinandersetzung zwischen den Eisenachern und den Lassalianern und so weiter. Sehr, sehr hörenswert. In den 70ern befindet sich die SAPD in einem Flügelkampf. Auf der einen Seite Liebknecht und Bebel, also die sehr nah auch an Marx und Engels in London sind und gerade Bebel, Liebknecht sicherlich häufig nochmal so sein eigenes Ding macht, was sich dann auch in der Kritik am Gothaer Programm deutlich ausdrückt. Aber Bebel, von Filbert auch als Musterschüler von Marx und Engels beschrieben, Bebel, der ist da sehr auf Linie und der fragt dann Engels, sich einzumischen in diese internen Flügelkämpfe der 70er Jahre. Und diese internen Flügelkämpfe, die entfachen sich an einem Herrn Eugen Düring. Der steht auf der anderen Seite von Liebknecht und Bebel. Engels entgegnet, also sagt dann, Engels sagt, klar, setze ich mich mit auseinander, gucke ich mir an. Und Engels entgegnet Düring mit einer ganzen Artikelserie, die im Jahr 1878 erscheint. Die wird dann zusammengefasst später in Herrn Eugen Dürings Umwälzung der Wissenschaft oder häufig auch in Kurzform einfach der Anti-Düring genannt. Der große Anklang, den Düring zunächst in der Sozialdemokratie fand, hatte seine Ursache darin, dass seine Theorie eine Lücke zu schließen versprach, die Marx und Engels aufgrund ihrer eigenen Methode offen lassen mussten. Nämlich gemeint ist, ihre Theorie und Politik, das war eine Kritik an den kapitalistischen Verhältnissen und an den von diesen hervorgebrachten Ideologien. An die Stelle der letzteren, also der Ideologie, setzten sie bis dahin keine geschlossene Weltanschauung. Die aber schien Düring zu bieten und an ihr hatten viele Sozialdemokraten, die sich von religiösen Mythen gelöst hatten und diese durch eine andere Erklärung der Wirklichkeit ersetzen wollten, offenbar ein ziemlich starkes Interesse. Engels wollte diesem wahrscheinlich nicht entgegenkommen. Aber indem er Dürings Auffassung dekonstruierte, entstand doch ein als geschlossen erscheinendes Gegenbild. Diese Überlegungen der End-70er, die Engels dort formuliert, muss man sagen, dabei verarbeitet Engels viel von dem, was Gegenstand seiner theoretischen Arbeiten aus den 70er Jahren war, nämlich die Dialektik der Natur. Die Dialektik der Natur, heute gut antiquarisch zu erhalten als gebundenes Buch, das war aber ein Werk, das er selber nie veröffentlicht hat, sondern das wurde als mehrere Textfragmente erst in seinem Nachlass veröffentlicht. Und die Gedanken, die er dazu zusammengetragen hatte, die sehen wir auch in einer gewissen Form wieder in der Anti-Düring. Hier wurde die dialektische Methode auf den Sozialismus angewandt. Also eine Politik- und Theorieform ging in die andere über. These, Antithese, Synthese. Allerdings nicht immanent, sondern vermittelt durch die Geschichte der ökonomischen Verhältnisse. Wobei der Begriff Entwicklung in der Überschrift den starken Einfluss der Evolutionstheorie signalisierte. So, das waren die Auseinandersetzungen, also Ende der 70er, innerhalb der Flügelkämpfe der deutschen Sozialdemokratie, auf die Engels dann auch einwirkt. Ende der 70er stirbt auch Lizzie Burns, also die Schwester von Mary Burns, mit der Engels ja da noch sein Leben geteilt hatte. 1883 stirbt auch Karl Marx. Engels erkennt seine zentrale Aufgabe in der Fertigstellung des Kapitals. Und dazu gehört nicht nur die vierte Edition des ersten Bandes, sondern vor allem auch die Bearbeitung, Fertigstellung und Veröffentlichung des dritten Bandes, den Marx lediglich in Form einer stark fragmentierten Zettelsammlung hinterlassen hatte. Also da war bei manchen Dingern wirklich einfach nur, stand nur die Überschrift und mehr war da nicht. Die Arbeit von Engels am Kapital, die wurde aber immer wieder von Tagespolitik unterbrochen. Zum einen haben sich nationale Arbeiterparteien gegründet und die gewannen auch immer mehr an Einfluss. Darauf wollte er reagieren. Außerdem stand Engels in regem Austausch mit der Sozialdemokratie in Deutschland. Wie gesagt, hier in der Korrespondenz mit August Bebel und auch Wilhelm Liebknecht. Und in Frankreich, da war der Schwiegersohn Paul Lafargue, der die französische Sozialdemokratie mit Engels verband. Ja, und die deutsche Sozialdemokratie, die hatte ja auch noch das Problem von 78 bis 1890, also 12 Jahre lang unter den Sozialistengesetzen von Bismarck, in die Illegalität getrieben zu sein und sich so zu organisieren. Das bedurfte auch einiger Aufmerksamkeit von Engels. Das Parteiorgan der Sozialdemokratie, also das hieß dann der Sozialdemokrat, war nicht mehr das Vorwärts, sondern der Sozialdemokrat, das erschien dann ab 79 in der Schweiz und der leitende Redakteur war Eduard Bernstein. Nachdem es zu mehreren Ausweisungen auch aus der Schweiz kam, zog die gesamte Redaktion nach London um. Bernstein wurde dort Engels erster fester Mitarbeiter oder wenn man so will zu seinem privaten Sekretär. Also der spätere Begründer der Revisionismusdebatte ging bis zu Engels Tod bei ihm eigentlich ein und aus. Auch in programmatische Fragen griff Engels ein. So wirkte er an der Ausarbeitung des Erfurter Programms der deutschen Sozialdemokratie mit. Gleichzeitig brachte er neue Auflagen älterer Schriften von Marx heraus. Aus dieser Zeit ragt ein besonderes Werk von Engels nochmal besonders heraus, und zwar der Ursprung der Familie, des Eigentums und des Staates. Das war nochmal eine ganz wichtige Schrift von dem älteren Engels, die eine hervorstechende Rolle spielte. Hier zum Beispiel auch die Auseinandersetzung mit dem Staat und in seiner Funktion als ideeller Gesamtkapitalist. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Engels in London im Kreis seiner eher sozial konstruierten Familie. Dazu gehörten die Töchter von Marx mitsamt Ehemännern und Enkeln, die Nichte von Mary und Lizzie Burns sowie noch ein Haufen enge Freunde. Engels selbst hat keine Nachkommen gehabt und so lebt er da und hat jeden Sonntag gibt es dann irgendwie ein großes Essen, wo er alle eingeladen hat. Er selber sieht nicht mehr so gut, sein Arzt empfiehlt ihm nur noch 4 bis 5 Schreib- bzw. Lesestunden am Tag. Ja, in dieser Zeit ist Engels überhaupt nicht untätig, obwohl, also er publiziert und er organisiert zudem maßgeblich den Internationalen Sozialistenkongress in Paris, woraus dann später der 1. Mai seine Tradition hat als internationaler Arbeiterkampftag. Am 5. August 1895 stirbt Friedrich Engels an den Folgen von Kehlkopf- und Speiseröhrenkrebs. Seine Asche wurde in einer Urne bei Eastbourne dem Meer übergeben. Engels Wirken reichte natürlich weit hinaus, es reicht bis in die Gegenwart. Theoretische und praktische Ansätze von ihm wurden später übernommen, klar von Rosa Luxemburg, von Lenin, auch von Antonio Gramsci. Eben auch deshalb, gerade auch für Gramsci, weil Engels verband diese theoretische Arbeit und die praktische Tätigkeit in der sozialistischen Bewegung auf eine Art und Weise, die dann eben von Gramsci später als operativen Intellektuellen eingeordnet wurde. Aber auch die Bezugnahme von Lenin und Luxemburg auf Engels ist natürlich klar. Ganz konkret zeigte sich seine Praxis in verschiedenen Organisationen. Also dieses praktische Wirken von Engels. Er war zunächst im Bund der Gerechten, dann im Bund der Kommunisten, dann die erste Internationale, die Internationale Arbeiterassoziation, das Koordinieren von August Bebel und Wilhelm Liebknecht in die deutsche Sozialdemokratie, über Lafargue in die französische, Gründung der zweiten Internationale, da war auch beteiligt, also all diese Aspekte. Ja, trotz dieser beachtlichen Rolle ist Engels bis heute gar nicht unumstritten, muss man sagen. Die Einschätzungen reichen von der Behauptung, er habe den Marxismus überhaupt erst erfunden, wegen dem Ausführen des zweiten und dritten Bandes vornehmlich, über auch den Vorwurf, er habe den Marxismus vereinfacht, verfälscht oder gar verflacht. Zusammenfassend lässt sich vielleicht sagen, wer so prägend in die Geschichte eingreift wie Marx und Engels, der hinterlässt zwangsläufig auch Raum für Verzerrungen und auch natürlich unterschiedliche Deutungen. Allmählich mit Blick auf das Ende des heutigen kleinen Büchertischs kann ich hier noch klein erwähnen, dass ich selber gerade zurückkomme von der marxistischen Studienwoche der Zeitschrift Z. Und da war dieses Jahr Thema gewesen das Verhältnis von Kapital und Staat. Das war das Hauptthema. Da stand eben auch schon zu Beginn dieser ganzen Studienwoche, der vielen Vorträge, die es da gab, Engels. Ja, er stand da im Mittelpunkt, denn in einem der ersten Vorträge hat Thomas Sablowski den Staat als ideellen Gesamtkapitalisten eben nach Engels, wo er dann auch im Anti-Düring auftaucht, da erläutert wird, unter anderem an dieser Stelle. Und am Ende der Woche, nach drei intensiven Tagen der theoretischen Arbeit und auch dann noch mit einem vierten Tag, wo es um die Frage der politischen Praxis ging, hauptsächlich junge Genossinnen und Genossen, die haben sich da die ganze Zeit theoretisch befasst mit der, immanenten Krisenhaftigkeit des Kapitalismus, haben dort theoretisch gemeinsam herausgearbeitet, wie die sich herleiten und haben auch gemeinsam über die Ökonomie unreproduktiver Rüstungsgüter diskutiert. Ich hatte dabei das Gefühl, dass da auch wieder Engels auch am Ende nach diesen theoretischen Inhalten stand da wieder Engels, denn er hat ja nicht nur ökonomisch analysiert, sondern auch mit einer ziemlichen Klarheit den großen imperialistischen Krieg vorhergesagt, also den dann von 1914. Vorhergesagt hat er das Ganze 1887, also schon deutlich früher. Da hat er geschrieben: Und endlich ist kein anderer Krieg für Preußen-Deutschland mehr möglich als ein Weltkrieg. Und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie geahnten Ausdehnung und Heftigkeit. 8 bis 10 Millionen Soldaten werden sich untereinander erwürgen und dabei ganz Europa so kahl fressen wie noch nie ein Heuschreckenschwarm. Und so weiter. Am Schluss der Tragödie sind die, gemeint sind die Herrschenden, ruiniert und ist der Sieg des Proletariats entweder schon errungen oder doch unvermeidlich. Für Engels, der ja auch das 19. Jahrhundert durchlebt hat, war ein solcher Krieg im Sinne eines wichtigen Militärtheoretikers dieser Zeit, nämlich Karl von Clausewitz, mit seinem, also wenn man auch von Clausewitz sonst nicht so viel kennt, vom Kriege, sein Buch, da schreibt er die Fortsetzung, also Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Ich habe darüber auch schon mit Jörg Kronauer im Roten Faden gesprochen, ein wichtiges Buch auch für geopolitische und imperialistische Fragen, der alte Clausewitz. Und Engels ist in dieser Zeit, als der preußische Militärstratege Clausewitz eben geschrieben hat, da ist auch Engels, hat sich da politisch mit den Kriegsfragen auseinandergesetzt. Jetzt ist die Frage innerhalb dieser Phasen, wo eine große kriegerische Auseinandersetzung scheinbar die Lösung ist der herrschenden Klasse, um die immanente Krise irgendwie zu lösen, um das Akkumulationsregime, das die Basis dieses Systems legt, für entsprechende Profitraten. Damit diese Profitraten hoch bleiben, kommt runtergebrochen dann ab und an eine Politik mit anderen Mitteln in Frage, also der Krieg als Lösung gegen zum Beispiel den Fall von Profitraten. Und dann fragt sich auch Engels am Ende des 19. Jahrhunderts, was macht denn jetzt der Revolutionär in nicht-revolutionären Phasen? Denn auch Marx und Engels haben ja viele revolutionäre, aber auch eben nicht-revolutionäre Phasen selbst erlebt, in denen sie darauf gewartet haben, wann sind da endlich wieder Krisen, Kriege, die für Revolution Einfallstore bieten oder wie sie das auch mit dem Wappentier des Bunds der Kommunisten gezeigt haben, mit dem Maulwurf, der da Maulwurfshügel aufwirft und damit zu symbolisieren, dass immer diese Maulwurfshügel, die am Ende einer Krise, die am Ende eines Krieges stehen, Einflusstore für die Revolution bieten. Und in den nicht-revolutionären Phasen, da ist dieser Maulwurf unterirdisch und buddelt da so vor sich her und schafft halt gute Bedingungen für die Phasen, in denen dann der Revolution die Türe geöffnet wird. Also überhaupt gar kein Stillstand für nicht-revolutionäre Phasen. Und das war auch der Punkt am Ende der marxistischen Studienwoche der Zeitschrift Z und der Heinz-Jung-Stiftung, dass da am Ende eigentlich doppelt unterstrichen werden sollte. Die nicht-revolutionäre Phase, in der wir uns ja auch gegenwärtig befinden, ist keine Phase, in der die politische Praxis zu beantworten wäre mit, das ist eine Phase, in der man sein Pulver trocken hält und ausschließlich theoretische Arbeit macht. Ich würde es da auch eher wieder Engels halten und ein Plädoyer für die politische Praxis halten. Bei allen Abwägungen über taktische und strategische Fragen ist es dennoch so, dass grundsätzlich auch nicht nur die theoretische Arbeit, sondern eben auch die politische Praxis in nicht-revolutionären Phasen sehr wichtig ist. Denn gerade dann wird durch Organisationsaufbau, durch Bewusstseinsarbeit, da werden die Bedingungen geschaffen, die dann für die künftige revolutionäre Phase, die ja Engels als unvermeidlich auch beschreibt, als er da diesen Krieg vorhersagt. Da sind es dann günstige Bedingungen, wenn in der nicht-revolutionären Phase schon vorbereitet wird, Organisationsstruktur geschaffen wird, die dann auch die Frage nach der Gewaltintensität innerhalb der dann künftigen Revolution deutlich mindert. Das ist das, was Engels vorhersagt, also nicht weggehen von der politischen Praxis, nicht aufhören zu organisieren, nicht aufhören Bewusstsein zu schaffen, nur weil die Revolution nicht direkt vor der Tür steht, sondern eher vielleicht die Krise und der Krieg. Aber darauf folgt dann wieder mit dieser mit dieser Anlehnung an den Maulwurf und seine Maulwurfshügel die Möglichkeit für revolutionäre Prozesse. Nicht, dass die deterministisch vorweggegriffen sind oder dass hier eine Zukunftsentwicklung vorweggenommen wird. Das ist nicht das, was Engels macht, aber er gibt halt die Potenziale auf. Und da stehen nie Revolutionen am Anfang eines Krieges, tun sie auch historisch nicht, sondern Revolutionen historisch immer am Ende einer Krise, am Ende einer kriegerischen Auseinandersetzung. Und da empfiehlt der Engels auch, das vorzubereiten. Das wäre auch noch hier vielleicht ein kleines Resümee, nicht nur aus dieser Studienwoche, sondern auch aus der Auseinandersetzung mit Engels für die Frage der politischen Praxis. Damit wären wir aber auch am Ende unseres heutigen kleinen Büchertischs, also aus unserer kleinen zusammengefassten, verkürzten Darstellung von Friedrich Engels. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr konntet unserem kurzen Überblick etwas abgewinnen. Und ja, ihr weist jetzt tatkräftig auf alle Versäumnisse in der Kommentarspalte hin. Alles, was ich vergessen habe, alles, was hier nicht abgebildet wurde, alles, was verkürzt dargestellt wurde, schreibt das alles brav in die Kommentare. Außerdem könnt ihr die Folge in eurem Instagram-Account teilen. Ihr könnt sie liken, ihr könnt sie euren Genossen und eurer Familie empfehlen. Von mir aus bis zur nächsten Folge in eurer Lieblingskneipe und im kleinen Büchertisch. Wir freuen uns schon drauf und bis dahin, ciao. Liebe Kneipengenossinnen und Kneipengenossen, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt uns eure Solidarität mit einem Like und hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren. Seid auch beim nächsten kleinen Büchertisch dabei, wenn wir zusammen ein weiteres Werk für den gemeinsamen Kampf um Befreiung analysieren. Bis zur nächsten Folge.